zusammen, schenk mir nen Namen, führe mich aus diesem Zimmer. Das Licht erhält die Stunden meiner Zeit. Wir reisen in Booten auf heiligem Wasser, es führt uns raus in den Sinn. Wir gehen mit dem Lebensstrom zu zweit. Der Wind klopft an die Wände unserer Zelte. Durch unsere Haare greifen türkische Reste, wir kämpfen mit reißenden Füßen. Niemand kann erahnen, wo wir reisen. Wir sitzen am Feuer in lauwarmen Nächten, geschützt von verschwiegenen Träumen. Kein Geheimnis dringt aus unseren Wunden. Die Saiten schwingen zu berauschten Stimmen. Und wir scheinen einmal frei zu sein. Lasst mich tiefer fallen, ich möchte mich vergessen. So winzig klein.